Kapitel 16. Was wir glauben. Damit wären wir einen entscheidenden Schritt weiter. Unsere Heldin könnte tatsächlich so etwas wie eine religiöse Spezialistin gewesen sein. Doch das wirft die nächste Frage auf. Was um Himmels Willen haben wir uns unter einer religiösen Spezialistin vor 9000 Jahren vorzustellen? Gab es damals schon Religion? Und wenn ja, wie sah die aus? Wir können es nicht à la Mesolith machen und uns eine Heldin zusammenfantasieren, die auf ihrem Berg über der Saale herumkobolzt, bis sie in Ekstase fällt und ihre Seele auf einem Raben davonfliegen lässt. Die Archäologie ist uns in diesem Fall zunächst keine große Hilfe, weil es an konkret interpretierbaren Funden mangelt, die Aufschluss über vorgeschichtliche Glaubenswelten geben, wurde die Auseinandersetzung mit Fragen der Religion gemieden, konstatierte noch vor einigen Jahren Marek Zwelebil, einer der besten Kenner des Mesolithikums. Die Archäologin Penny Spikens sprach sogar von der Frage nach der mesolithischen Religion als einer Dose der Pandora, vor deren Öffnung die Forschung bisher zurückgeschreckt sei. Dabei waren zumindest die fantastischen Bilderwelten der letzten Eiszeit immer Projektionsflächen für populäre Theorien, wie die einer allseits verehrten großen Göttin oder bewusstseinserweiterter Schamanen, die ganze Höhlen mit ihren Visionen vollpinselten. Bloß war die Beweislage so vage, dass solche Theorien zwar großes Echo entfalteten, ihnen aber die allgemeine Anerkennung versagt blieb. Widmeten sich Archäologen doch einmal der Geschichte der Religion, konzentrierten sie sich deshalb auf die ersten Gräber. Zumindest hatten sie da etwas Handfestes.